Sein macht mir keinen Spaß. Was die Zukunft euch bringt, das verrate ich nicht. Ich lasse Kunden im Dunkeln und lächle im Licht. Ich pfeife auf Vertrauen und auf INC. Was labern die andauernd von Family? Habe ich die Kunden erstmal im Netz, ja, dann lasse ich sie zappeln und so sag ich euch jetzt. Yes. The World Wide Web. In my hands, the World Wide Web. I get the World Wide Web in my hand. I get the whole world in my hand. Informationen leicht reduziert, Argumentation stark konvertiert. Nach außen halte ich mich am liebsten bedeckt. Meine schöne blaue Weste, ja, die bleibt unbefleckt. Ich pfeife auf Vertrauen und auf INC. Was labern die andauernd von Harmonie? Habe ich die Kunden erstmal im Netz? Ja, dann lasse ich sie zappeln und so sag ich euch jetzt. I got the World Wide Web in my hand.